wird das Ding gebaut. Wonach schreit der Mensch von heute? Wer hat mein Gehirn geklaut? Ich fragte Leute auf der Straße, in der U-Bahn, im Büro. Alle wollen Computer haben, keiner weiß genau wieso. Gib mir Parallelschnittstelle 64-Bit, Professor Fortran, Logo, CPU und Physikal und RAM-Modul. Interlisp und Floppy-Chip, Pershing 2 und Apple Panic sind die Russen unsere Feinde. Ach, die Welt ist zu verwirren. Papi, schenk mir einen Computer, Hilfe für die ganze Familie. Liebling, nimm die Rüstungsspirale, tanz den Gummitwist. Kann ich morgen nicht mehr leben ohne Personalcomputer? Kann ich meine Blume nicht mehr ohne den Computer gießen? Kann ich keine Suppe kochen ohne LCD-Display? Und wenn ich meine Socken wasche, brauche ich ein Interface. Uns vernichten oder sind die Amis schuld? Crazy shit on space and we're second and roger. Von allen Dingen auf der Erde, die es gibt und geben darf, weiß ich eines völlig sicher und war gleich, kann wusste ich's noch. Papi, schenk mir einen Computer, Hilfe für die ganze Familie. Liebling, nimm die Rüstungsspirale, tanz den Gummitwist. Ja, das musst du, kleine Fliege, ich bin der Hacker im System, ich schlag